Von den Wohltaten, viertes Buch, 15 bis 22. 15. Es ist wohl kein Zweifel, dass Wohltat das Gegenteil von Unrecht sei. So wie nun Unrecht tun etwas ist, das man an und für sich vermeiden und fliehen muß, so ist die Erweisung einer Wohltat etwas an und für sich Wünschenswertes. Dort hat das Schändliche an der Sache Gewicht genug gegen alle zu dem Frevel lockende Vorteile. Hier treibt das Schöne der edlen Handlung an, das an und für sich wirkt. Es ist nicht ohne Grund, wenn ich behaupte, ein jeglicher liebt seine eigenen wohltätigen Handlungen. In eines jeden Natur liegt es, dass er den lieber sieht, an dem er viel getan hat, und hat er einmal gegeben, so wird ihm das ein Beweggrund, wieder zu geben. Das wäre nicht der Fall, wenn wir nicht an unseren eigenen wohltätigen Handlungen wohlgefallen hätten. Wie manchmal hörst du einen sagen, ich kann es nicht über das Herz bringen, jenen eine Fehlbitte tun zu lassen, denn ich habe ihm das Leben geschenkt, habe ihn schon einmal einer Gefahr entrissen. Er bittet mich, dass ich mich seiner annehme gegen den oder jenen einflussreichen Mann. Ich habe nicht Lust, aber was kann ich machen? Ich habe mich schon einmal und noch einmal seiner angenommen. Siehst du nicht, es liegt darin eine eigene Kraft, die uns zwingt, Wohltaten zu erweisen. Einmal, weil es unsere Schuldigkeit ist, und dann, weil es schon sonst geschah. Wem wir, wenn es das erste Mal wäre, etwas zuliebe zu tun, keinen Grund gehabt hätten, dem erweisen wir Gutes darum, weil wir's früher schon taten. Weit entfernt, dass uns der Nutzen zum Wohltun antriebe, fahren wir sogar fort, auch wenn es keinen Nutzen bringt, darauf zu bestehen und es uns angelegen sein zu lassen, einzig aus Liebe zu unserer Wohltat. Denn wenn sie auch unglücklich angebracht ist, bleibt es doch ebenso natürlich, Liebe dafür zu hegen, als für ungeratene Kinder. 16. Eben jene Leute, die Epikureer, gestehen auch, dass sie sich dankbar beweisen, nicht weil das eine Tugend, sondern weil es ein Vorteil sei. Dass dies nicht so ist, lässt sich wohl ohne sonderliche Mühe beweisen, denn aus denselben Gründen, aus denen uns einleuchtend wurde, dass Wohltaten zu erweisen etwas an und für sich Wünschenswertes sei, würde auch dies hervorgehen. Das steht einmal fest, und von dem aus gehen auch unsere Beweise für das andere. Was edel ist, werde aus keinem andern Grunde geehrt, als weil es edel ist. Wer wird nun aber streitig zu machen wagen, ob Dankbarkeit etwas Edles sei? Wer sollte nicht einen undankbaren Menschen verabscheuen, wenn er schon zu seinem eigenen Schaden undankbar ist? Aber wie? Wenn man dir von einem erzählt, der gegen die größten Wohltaten seines Freundes undankbar ist, wie nimmst du das auf? Als habe er schändlich gehandelt oder als habe er etwas unterlassen, daß sein eigener Nutzen und Vorteil gewesen wäre. Ich denke, du hältst ihn für einen nichtswürdigen der Strafe, nicht der einen Vormund nötig habe. Das wäre nicht der Fall, wenn nicht Dankbarkeit etwas an und für sich Wünschenswertes und Edles wäre. Manches andere trägt vielleicht das Gepräge seines Wertes oder Unwertes nicht so offenbar an sich, und es braucht eine Untersuchung, ob es edel sei. Hier liegt's vor Augen und ist zu schön, als dass sein Glanz nur zweifelhaft und unbedeutend strahlte. Was ist so lobenswert, so einstimmig aller Herzen ansprechend, als Dankbarkeit gegen Wohltäter? 17. Hierzu sage mir doch, was ist der Beweggrund? Gewinn? Wer den nicht verachtet, ist ein Undankbarer. Ehrgeiz? Wer sollte doch prahlen, wenn er bezahlt, was er schuldig war? Furcht? Dazu hat der Undankbare keinen Grund, denn darüber allein hat man kein Gesetz aufgestellt, als läge in der menschlichen Natur dagegen Sicherheit genug. So wie kein Gesetz gebietet, man solle die Eltern lieben, man solle den Kindern Zärtlichkeit beweisen, denn es ist unnötig, dahin getrieben zu werden, wohin man von selbst geht, so wie kein Mensch zur Liebe gegen sich selbst gemahnt zu werden braucht, die er schon bei seiner Geburt einsaugt, so auch dazu nicht, dass er sich zu dem hinneige, was gut und edel ist. Die Tugend flößt schon durch ihr Wesen Wohlgefallen ein und ist so lieblich, dass es sogar den Bösen natürlich ist, das Bessere gut zu heißen. Wer wünscht nicht, als ein Wohltäter angesehen zu werden? Wer trachtet nicht mitten unter Schandtaten und Freveln danach, dass er für wohlgesinnt gelte? Wer möchte nicht selbst über seine gewalttätigsten Handlungen irgendeinen Schein des Rechten herziehen und für einen Wohltäter sogar gegen solche gelten, die er beleidigt hat? Darum lässt man sich wohl auch von denjenigen danken, denen man wehgetan hat, und bildet sich ein, gütig und freigebig zu sein, weil man nicht fähig ist, sich also zu erweisen. Das täten die Leute wohl nicht, wenn nicht die Liebe zu dem, was edel und an sich wünschenswert ist, sie nötigte, eine Meinung von sich zu erregen, die das Gegenteil von ihrem Charakter ist, und die Nichtswürdigkeit zu verdecken, bei der es ihnen nur um den Genuss zu tun ist, während sie gegen solches Wesen selbst mit Hass und Scham erfüllt sind, und es ist wohl keiner so sehr vom Gesetze der Natur abgefallen und hat so den Menschen ausgezogen, dass er aus Lust böse wäre. Denn frage doch die, so vom Raube leben, ob sie zu dem, was sie durch Raub und Diebstahl erlangen, nicht lieber auf dem ehrlichen Wege kommen möchten? Einem Menschen, der sich's zum Handwerke gemacht hat, ein Wüterich zu sein und die Wanderer niederzuwerfen, wird es doch lieber sein, dies oder jenes zu finden, als es zu rauben. Du wirst keinen finden, dem es nicht eigentlich mehr um den Gewinn von der Schlechtigkeit als um die Schlechtigkeit selbst zu tun wäre. Das ist das höchste Verdienst, das sich die Natur um uns erworben hat, dass die Tugend in aller Herzen ihr Licht hineinsendet. Auch wer ihr nicht nachgehen will, sieht sie doch. 18. Daraus, dass der Undank um sein Selbstwillen zu fliehen ist, magst du erkennen, die Stimmung eines dankbaren Herzens sei etwas an und für sich Wünschenswertes. Nichts bringt so sehr als jenes Laster, Störung und Trennung in die Eintracht des menschlichen Geschlechtes. Denn wodurch sonst sind wir gedeckt, als dass wir einer von dem andern durch Liebeserweisungen unterstützt werden. Einzig durch den Austausch von Wohltaten ist das Leben wohl ausgerüstet und gegen unversehene Anfälle einigermaßen verwahrt. Stelle uns als Einzelne hin, was sind wir? Eine Beute und ein Opfer der Tiere, ein schwächliches Geschlecht, dem leicht beizukommen ist. Während andere lebende Wesen genug Kräfte haben, sich selbst zu schützen und alle Tiere, die zum Herumschweifen geboren sind und zu einem ungeselligen Leben mit Waffen versehen wurden, ist des Menschen Anteil Schwäche auf allen Seiten. Nicht machen ihn starke Krallen oder Zähne andern Geschöpfen furchtbar. Nackt und schwach wie er ist, schützt ihn nur das gesellige Leben. Zweierlei ward ihm gegeben, was ihn, den leicht Überwältigten, zum Stärksten machen sollte. Vernunft und Geselligkeit, so ist er, der keinem gewachsen wäre, wenn er einzeln stände, der Herr der Natur. Sein Zusammenleben mit seinesgleichen hat ihm das Herrenrecht über alle Tiere gegeben. Dieses hat ihn, den Sohn der Erde, zur Herrschaft über ein fremdes Naturgebiet gebracht und ihn auch das Meer beherrschen heißen. Dies Zusammenleben ist's, was die Anfälle der Krankheiten in Schranken brachte, was für sein Greisenalter ihm Stützen besorgt und Linderungsmittel gegen die Schmerzen an die Hand gegeben hat. Dies ist's, was uns stark macht, weil uns dadurch die Möglichkeit gegeben ist, einen Aufruf gegen das Schicksal ergehen zu lassen. Nimm dies Zusammenleben hinweg und die Einheit des menschlichen Geschlechts, auf die sich das Leben stützt, ist zerschnitten. Es wird aber dahin sein, wenn man den Beweis aufstellt, dass der Undank nicht an und für sich zu vermeiden sei, sondern deshalb, weil er etwas anderes zu fürchten hat. Wie viele nämlich gibt es doch, die ohne alle Gefahr sich Undank erlauben können. Zudem heißt mir ein jeder undankbar, der nur aus Furcht dankbar ist. 19. Vor den Göttern hat wohl kein vernünftiger Mensch eine Furcht. Wäre es doch Wahnsinn zu fürchten, was segensreich ist, und kein Mensch liebt die, so er fürchtet. Du, Epikur, machst aber die Gottheit gar zu einem wehrlosen Wesen. Jegliche Waffe, jegliche Gewalt sprichst du deinem Gotte ab, und dass ihn ja keiner zu fürchten habe, weisest du ihn aus der Welt hinaus. So ist er dir eingezäunt in einen ungeheuern und undurchdringlichen Wall, getrennt von der Berührung und dem Anblicke der Sterblichen, und du hast ihn keineswegs zu scheuen. Weder Geben noch Schaden liegt in seinem Wirkungskreise, mitten in dem Zwischenraume zwischen unserem und einem andern Himmel einsam lebend, ohne ein belebtes Wesen, ohne einen Menschen, ohne ein Geschöpf, hat er nur dem Einsturze der um ihn her zusammenfallenden Welten auszuweichen, ohne je auf unsere Wünsche zu achten oder sich um uns zu bekümmern. Und doch willst du dafür angesehen sein, dass du diesen Gott verehrest, nicht anders, denn wie einen Vater und, wie mich dünkt, aus dankbarem Herzen. Oder wenn du nicht dankbar scheinen willst, weil du keine Wohltat von ihm hast, sondern die Atome und die Krümchen, von denen du redest, dich auf gut Glück zusammengestoppelt haben, warum verehrest du ihn denn? Wegen seiner einzigen Erhabenheit, sagst du, und seines Wesens ohne Gleichen. Wenn ich dir nun aber solches zugebe, so tust du dies ja, ohne durch irgendein Hoffen, durch irgendeinen Lohn angezogen zu sein. Folglich gibt es etwas, das man an und für sich und um sein Selbstwillen tun mag, wo dich der Wert der Sache selbst anzieht. Das ist das Edle. Was aber ist edler als Dankbarkeit? Für diese Tugend steht ein Feld offen, so weit als das Leben. 20. Aber in diesem Gute wendet man ein, steckt doch auch irgendein Nutzen, denn wo ist eine Tugend, die solchen nicht in sich trüge? Wenn aber etwas, obwohl es außer sich selbst noch diesen oder jenen Vorteil hat, auch dann Wohlgefallen erregt, wenn man selbigen davon trennt und entfernt, dann lässt sich sagen, es werde um sein Selbstwillen begehrt. Es gewährt allerdings Nutzen, wenn ich dankbar bin. Ich werde aber dennoch dankbar sein, wenn mir's auch Schaden bringt. Was hat der Dankbare im Auge, dass ihm sein Verhalten andere Freunde, andere Wohltaten gewinnen soll? Was ist's aber dann, wenn er sich Feindschaft zuziehen wird? Wenn einer einsieht, er werde, weit entfernt, dass ihm ein Vorteil dadurch zuwüchse, sogar manches noch aufopfern müssen, was ihm schon ein sicherer Gewinn gewesen war, wird er wohl gerne sich zu Verlusten verstehen? Ich behaupte, der ist ein Undankbarer, der bei seiner Dankbarkeit es auf ein zweites Geschenk absieht und sich Hoffnungen bildet, indem er heimgibt. Undankbar nenne ich einen, der eines Kranken pflegt, weil derselbe ein Testament zu machen vorhat und dem es dabei möglich ist, an die Erbschaft oder an ein Vermächtnis zu denken. Mag er auch alles tun, was ein redlicher Freund tun soll, der seiner Pflicht eingedenk ist, wenn Hoffnungen in seiner Seele oben schwimmen, wenn er nach Gewinn schnappt, so ist er eben auch einer, der seine Angel auswirft, wie Vögel, die sich von zerfleischten Leichnamen nähren, in der Nähe dem Vieh auflauern, das von Krankheit erschöpft ist und bald fallen wird, so passt ein solcher aufs Sterben und fliegt um den Leichnam herum. 21. Ein dankbares Herz wird durch den sittlichen Wert seines Vorhabens selbst angezogen. Willst du dich überzeugen, dass dies so sei und dass es nicht durch das Vorteilhafte bestochen werde? Es wird dir durch Folgendes klar werden. Es gibt zwei Gattungen von dankbaren Menschen. Dankbar nennt man einen, der das, was er bekam, irgendwie erstattet. Dieser kann sich wohl etwa zur Schau tragen, er hat mit etwas zu prahlen, mit etwas aufzutreten. Dankbar nennt man aber auch den, der in guter Gesinnung eine Wohltat angenommen hat und seine gute Gesinnung auch als Schuldner beweiset. Ein solcher ist auf das Innere zurückgewiesen. Wie kann ihm aus der verborgenen Stimmung seines Gemütes wohl ein Nutzen zukommen? Und doch ist ein solcher, wenn er auch weiter nichts tun kann, dankbar. Er hegt Liebe, Dankgefühl und wünscht sich dankbar zu beweisen. Was du Weiteres noch vermissest, liegt nicht an ihm. Ist doch auch derjenige ein Künstler, dem es zur Ausübung seiner Kunst nur an den Werkzeugen fehlt. Und ebenso ist einer ein Sänger, wenn es wegen Getöse und Unruhe schon nicht möglich ist, seine Stimme zu hören. Es ist mein Wille, Dank zu erstatten. Danach fehlt wohl noch etwas dazu, dass meine Schuld getilgt, nicht aber, dass ich dankbar sei. Denn manchmal ist einer undankbar, wenn er auch schon Dank erstattet hat, und dankbar mancher, der nicht vergalt. Wie nämlich alle andern Tugenden, so lässt sich auch diese nur aus der Gesinnung richtig würdigen. Ist diese Pflicht gemäß, so kommt, was etwa noch fehlt, auf Rechnung der Umstände. Gleichwie einer beredt sein kann, wenn er auch kein Wort spricht, und ein Held, wenn er auch keine Hand rührt, ja, wenn sie ihm sogar gebunden ist, gleichwie einer ein Steuermann bleibt, wenn er auch nicht zur See ist, weil es ja doch nicht an der vollkommenen Geschicklichkeit fehlt, wenn schon die Umstände so sind, dass er nicht zeigen kann, was er ist. So ist einer dankbar, wenn er's auch nur sein will und für seinen guten Willen keinen andern Zeugen hat als sich selbst. Ja, ich behaupte noch weiter, es ist manchmal einer dankbar, wenn er auch für undankbar gilt, wenn nämlich eine übel auslegende Meinung ihn in einem Lichte darstellt, als wäre er das Gegenteil. Woran soll sich ein solcher halten, als gerade an sein inneres Gefühl? Denn das gewähret doch Freude, wenn es auch danieder gehalten werden will. Das widerspricht der allgemeinen Stimme und verträgt alles mit sich selbst. Und wenn es auf der anderen Seite einen noch so großen Haufen abgünstiger sieht, so zählt es ihre Stimmen nicht, sondern trägt mit seiner einzigen Stimme den Sieg davon. Ja, wenn es die Redlichkeit mit der Strafe der Treulosigkeit belegt sieht, es steht deshalb um keine Stufe niedriger, sondern ist über seine Strafe erhaben. 22. Ich habe, spricht ein solcher Mann, was ich wollte, warum mir zu tun war. es reuet mich nicht und wird mich nicht reuen, und durch keine Ungunst wird das Schicksal mich dazu vermögen, daß einer von mir die Äußerung hört: Was habe ich denn nun davon? Was nützt mich nun mein guter Wille? O, er ist mir viel wert, auch auf der Folterbank, er ist mir viel wert, auch in der Feuerpein. Mag das Feuer mir Glied für Glied antasten und allmählig an dem lebendigen Leibe herumschleichen, mag dieser Leib selbst, in dessen Innerem ein gutes Gewissen ist, zerschmelzen. Er wird seine Lust haben an dem Feuer, durch das seine Redlichkeit hindurchleuchten wird. Hier will ich nun auch einen andern Umstand, obwohl er bereits besprochen ward, wieder zur Sprache bringen. Wie kommt es, dass wir dankbar zu sein wünschen, wenn wir sterben, dass wir darüber nachdenken, was dieser oder jener uns für Dienste geleistet habe, dass wir über unsern ganzen Lebensgang die Erinnerung entscheiden lassen und dafür sorgen, dass wir ja keines uns geleisteten Dienstes vergessen zu haben scheinen. Ist doch nichts mehr übrig, worauf sich unser Hoffen erstrecken könnte. Dennoch, auf dem entscheidenden Punkte stehend, möchten wir so dankbar als möglich aus der Welt scheiden. Da siehst du eben, daß in der Sache selbst ein hoher Lohn liegt und die Gewalt des Edeln das Menschenherz so mächtig an sich lockt und seine Schönheit die Gemüter umstrahlt und uns voll Bewunderung und Entzücken über seinen Lichtglanz hinreißt. Doch es entspringen daraus auch mancherlei Vorteile. Es ist den Besseren dadurch ihr Leben auch unangefochtener und die Liebe und das günstige Urteil der Guten mehr gesichert. Es lebt sich viel ruhiger, wo Unschuld, wo Dankbarkeit waltet. Es wäre ja von der Natur doch wohl recht unfreundlich gewesen, wenn sie dieses ihr so herrliches Geschenk, das Leben, zu etwas Erbärmlichem, Mißlichem und Unlohnendem gemacht hätte. Dabei aber blicke in dich selbst, ob du wohl den Weg zu jener Tugend, zu der sich manchmal auf gefahrlosen und freundlichen Wegen kommen lässt, auch dann gewandelt wärest, wenn er über Stock und Stein gegangen und von wilden Tieren und Ottern umlagert gewesen wäre.